Sie hören die Ortszeit in Deutschlandradio Kultur. Es ist 8:10. Dürfen Babys tagelang ans Fernsehen ausgeliehen werden, damit in einer Doku-Soap Teenagerpaare mal probeweise Eltern spielen können? Erwachsen auf Probe, eine neue Doku-Reihe auf RTL, gegen die Familienverbände Sturm liefen. Doch alle Versuche, die Ausstrahlung der ersten Folge gestern Abend gerichtlich zu verhindern, sind gescheitert. Und so konnte man zusehen, wie Teenager mit Babypuppen hantierten. Und einer dieser Dummies überlebte die erste Folge auch nicht, weil der Probevater sie im Schlaf überrollte. Zum Mediengespräch begrüße ich den Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Instituts. Schönen guten Morgen, Uwe Kammann. Guten Morgen, Frau Kölkmann. Herr Kammann, sollte sowas verboten werden oder reicht es einfach abzuschalten? Nein, verbieten sollte man sowas überhaupt nicht. Das ist ja in sich eine relativ harmlose Sendung. Ich glaube, da ist jetzt niemandem großes Unrecht geschehen und auch die Kinder waren, glaube ich, eher gut aufgehoben, wenn man das mit vielen anderen Situationen vergleicht. Nein, entweder man interessiert sich für diese Art von Formatfernsehen, es ist ja sozusagen ein bestimmtes Muster, das dort vorgeführt wird, oder aber man lässt es. Die Quoten sind ja immer relativ gut bei diesen Sendungen, die aktuelle kenne ich jetzt noch nicht, aber es ist anscheinend für viele Leute interessant und aufschlussreich, anderen beim sogenannten Leben zuzugucken. Obwohl man ja wissen muss, vieles ist ja komplett durchinszeniert. Es gibt eine Art von Drehbuch. Das ist ja eine Versuchsanordnung, die der Sender bzw. die Produzenten dann herstellen. Das muss man wissen. Also dokumentarisch ist das nur sehr eingeschränkt. Eines allerdings finde ich doch auch immer wieder interessant, wie man bestimmten Menschen zuguckt, wie sie sich geben, wie sie sich darstellen, warum sie möglicherweise auch diese Öffentlichkeit suchen. Denn eines war ja auch auffällig in der gestrigen Sendung. Es war ja immer ein bisschen so bizarr mit den Frisuren, die sehr auffällig sind, mit Tätowierungen, mit einem bestimmten Gehabe. Das ist anscheinend eine Form, wie Jugendliche sich zum Teil heute geben und geben wollen. Und das ist für mich dann immer wieder aufschlussreich. Was ging Ihnen besonders gestern Abend beim Anschauen durch den Kopf? Da sind ja im Grunde Jungs und Mädchen angetreten, mal Eltern zu spielen. Ja, was ging mir durch den Kopf? Also ich habe eher beobachtet, wie viel Unfertiges da noch zu sehen war, wie sie zum Teil unbeholfen waren, unreif, wie sie mit Situationen, die im Grunde zum Alltag gehören, so gar nicht fertig werden konnten. Zum Beispiel IKEA-Stühle aufbauen? Beispielsweise, obwohl haben ja auch andere ihre Schwierigkeiten. Aber nein, das geht eben vom Einkaufen bis zum Kochen und ich glaube, man macht sich das oft so gar nicht klar. Denn das kann man so, glaube ich, nicht spielen, dass man sagt, ich mache jetzt extra, übertreibe sozusagen das nicht können und so weiter. Also da konnte man eine Menge dran sehen, was es auch bedeutet, heute entweder Mustern zu gehorchen oder überhaupt Alltag zu organisieren. Auch wie man seine Beziehungen anfängt, das war ja auch, manche würden sagen, erschreckend für mich, dann auch wieder interessant, wie heute junge Menschen über ihre Beziehung selber sprechen. Das ist so, als ob man sozusagen einen Psychologen bittet, auf sich selbst zu gucken und dann spricht man darüber. Das sind so Dinge, die sich allerdings erst mit unserem Medienalltag entwickelt haben. Also da haben sie wiederum eine erstaunliche Fähigkeit, sozusagen Bestimmtes nach außen zu kehren und preiszugeben, ohne, das sage ich jetzt, also dass ich den Eindruck habe, sie machen das auf Kosten sozusagen ihrer eigenen Seele. Das, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, die waren damit sehr mit sich einverstanden. War es auch besonders interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich Jungen und Mädchen im Alltag verhalten? Ja, das auf jeden Fall. Also die Jungen waren, glaube ich, sehr viel unfertiger, während die Mädchen sehr viel mehr in der Lage waren, sich einzustellen auf die neue Situation, offen zu sein, neugieriger zu sein, während die Jungen vielleicht zum Teil in extremen Rollenmustern waren. Also einer war ja nun ein ausgesprochener Macho, ein anderer war so ein kleiner Pascha, nur eitel, aber nicht mal zu den einfachsten Dingen fähig. Da war der Unterschied relativ groß, auch in den sprachlichen Fähigkeiten. Das konnte man auch sehen bei diesen vier Paaren, die ja aus ganz Deutschland waren. Die werden ja immer lange gesucht von einer sogenannten Castingagentur. Die versucht natürlich dann auch Kontraste herzustellen, auch nach außen Auffälliges zu zeigen. Würden Sie sagen, dass die ganzen Versuche, das gerichtlich zu verbieten, also das Babyausleihen fürs Fernsehen, dass das völlig überzogen war für das, was schließlich dabei rausgekommen ist? Ich denke schon. Wobei diese Verbände, glaube ich, auch keine Ahnung haben, wie Fernsehen so funktioniert, dass das natürlich dicht begleitet ist, dass dann ja auch die Eltern die ganze Zeit dabei waren, wobei RTL selber auf eine falsche Fährte gelockt hat und natürlich aus einem kleinen Sensationsgier, indem wir sagen, für mehrere Tage werden die Obhut von sozusagen Teenagern gegeben. Das war ja nicht der Fall. Es waren ja immer die Eltern selber mit dabei im Hintergrund. Es waren dann die sogenannten Experten dabei. Also das klang alles sehr viel gefährlicher, als es tatsächlich war. Und wenn die öffentliche BBC in England das ja schon lange vorgemacht hat und da gab es, glaube ich, nie diese große Diskussion darüber, kann man auch sagen, es ist so alltagsfernig, wenn man sagt, man inszeniert das mal auf Probe, man macht ein solches Experiment. Also ich glaube, da waren die Verbände auch schlecht informiert und von Verbieten halte ich ohnehin nichts. Wenn, muss man eine richtige Diskussion darüber führen. Die ist ja auch wieder geführt worden. Hat eigentlich der Medienverbund von RTL mit Bild, immerhin die Frau des Chefredakteurs, hat diese Sendung als Expertin begleitet, moderierend, irgendwie ein Geschmäckle? Das ist in all diesen Fällen so, dass man vermuten kann, was wird sozusagen propagiert, wo regt man sich auf, wo will man ja wieder eine neue Aufmerksamkeit schafft. Also diese Art von Verbindung, klar, das liegt auf der Hand, dass man darüber nachdenkt, aber es ist eben sozusagen entspricht dem Muster. Sie sind ja auch beim Dschungelcamp, wie es da funktioniert. Man regt sich scheinbar auf, um tatsächlich natürlich die Geschäfte des Senders mit zu besorgen. Also das Ganze, das muss man immer sehen, ist ein typisches Produkt des Kampfes um Medienaufmerksamkeit. Das gilt für die Mitwirkenden dort. Man muss ja auch fragen, warum geben Eltern ihre Kinder dann, auch wenn sie selbst eng dabei sind, an solche Teenager, was versprechen die sich davon? Und da denke ich auch, es ist eben dieser kurze, erhoffte Fernsehruhm, dann mehr zu sein, mit einer Person sozusagen ein Teil dieser Mediengesellschaft zu werden. Ich nehme an, da ist das Hauptmotiv. Da man fragt immer, warum macht man mit und was verspricht man sich davon? Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Erwachsen auf Probe, die neue Doku-Reihe auf RTL. Das war in unserem Mediengespräch Uwe Kammann, der Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Instituts in Marl. Ich danke Ihnen dafür, Herr Kammann. Gerne. Deutschlandradio Kultur ist in Marl übrigens auf der UKW-Frequenz 101,9 und im digitalen Radio DAB zu empfangen und im Internet natürlich auch. 8:17 Uhr ist es.